1. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt kommt von Judith Kolb. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. In Hessen entscheiden auch künftig die Eltern, ob ein Kind aufs Gymnasium geht. Das hat das Bildungsministerium klargestellt. Der Lehrerverband Hessen hatte gefordert, dass die Grundschule darüber entscheiden solle. FFH-Reporter Peter Hartmann. In Baden-Württemberg und Berlin gilt jetzt wieder, ein Kind kann nur mit Empfehlung der Grundschule aufs Gymnasium wechseln. Bayern und Sachsen hatten diese verbindliche Grundschulempfehlung schon immer. Anders in Hessen. Hier entscheiden allein die Eltern. Schluss damit, fordert der Deutsche Lehrerverband Hessen, würden nämlich Kinder von allzu ehrgeizigen Eltern gegen die Grundschulempfehlung aufs Gymnasium geschickt, seien dort oft Misserfolge vorprogrammiert. Doch die Landesregierung winkt ab, in Hessen, da bleibe es beim Elternwillen. Peter Hartmann, Wiesbaden. Beim Thema Gewalt gegen Politiker ist AfD-Chef Chrupalla gegen härtere Strafen. Ein Politiker sei nichts Besseres als ein normaler Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, sagte er im rbb-Inforadio. Es sei einfach zu verurteilen, wenn Menschen angegriffen werden, egal aus welcher Gesinnung oder aus welcher Parteizugehörigkeit. Nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Politiker Ecke hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern dafür ausgesprochen, Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer härter zu bestrafen. Ausgerechnet in mehrere Nachbarswohnungen ist ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Bad Neustadt an der Saale eingebrochen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. FFH-Reporter Olaf Brinkmann. Zimperlich ist er nicht. Der 48-Jährige tritt nacheinander die Türen von 3 Nachbarwohnungen ein und klaut einige Technikartikel. In den Wohnungen ist zu diesem Zeitpunkt zwar niemand, sagt mir die Polizei, aber andere Bewohner des Hauses werden durch das Gepolter auf ihn aufmerksam. Ihnen droht er mit Gewalt, sollten sie zur Polizei gehen. Sie tun es trotzdem. Und weil er sie bedroht hat, sitzt der Mann jetzt in Untersuchungshaft. Olaf Brinkmann, Bad Neustadt. Über Stangen balancieren oder von Ring zu Ring hangeln. An diesem Wochenende gibt's in Eschwege einen Turnparcours. Ab 6 Jahren kann sich jeder hier auf dem Sportplatz Wärtchen austoben. FFH-Reporter Marius Franke, du hast es schon für uns getestet. Und ich muss zugeben, es ist nicht ohne, aber es macht jede Menge Spaß. Ich habe wie ein kleines Äffchen unter 2 Brettern mich so lang gehangelt. Die Stationen können übrigens frei ausprobiert werden. Theresa Fürster vom Hessischen Turnverband. Es kann auf jeden Fall auch die Mama ausprobieren. Das hatten wir auch immer schon, dass die Kinder, die Eltern dann doch vor Ort motivieren, sich doch auch spontan noch anzumelden. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Familienspaß. Das Ausprobieren und auch Zugucken ist kostenlos, aber es gibt für 8 Euro auch die Möglichkeit, an Wettkämpfen auf Zeit teilzunehmen. Marius Franke, Eschwege. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Julia Nestle. Guten Morgen, hallo auf die Straßen. Kurz 3 Minuten vor 1 haben wir es. Achtung A3 Köln Richtung Frankfurt. Zwischen Itzstein und Niedernhausen liegen unbekannte Gegenstände auf der Fahrbahn. Die A3 Frankfurt Köln in der Abfahrt Itzstein. Seit über einer Stunde ein defektes Fahrzeug. Da bitte vorsichtig fahren. A7 Fulda Richtung Kassel. Zwischen Hattenbacher Dreieck und Kirchheimer Dreieck 4 Kilometer Stau. Gab's einen Unfall. Im Moment ist nur eine Spur frei. Und die A643 noch Mainz Richtung Wiesbaden. Zwischen Wiesbaden-Eppelallee und Schiersteiner Kreuz ein Unfall rechts. Dann haben wir Blitzer, zum Beispiel in Offenbach auf der Dietzenbacher Straße Höhe Müllverbrennung aus einem dunklen Caddy raus. Dankeschön an Hussein, hat's gemeldet über die FFH-App. FFH? Das Wetter. Sonne, blauer Himmel, Wolken, ja, die können auch mal dicker sein, zum Beispiel bei Ihnen in Nordhessen. Aber insgesamt ist es heute ein sehr, sehr schöner Brückentagsfreitag. Temperaturen bis 25 Grad am Nachmittag und das wird sogar noch mal mehr morgen und am Sonntag. Bis zu 26 Grad und dazu Sonne und öfter auch mal Wolken.